nichts Gutes, außer man tut es. Hey Phil, was geht ab? In einer Stadt wie dieser, nichts ist mieser, wenn ich lese an der Wand, aus einer raus, was mich das krank. In der ganzen Stadt siehst du solche Scheißparolen. Die Wichser, die da schreiben, soll der Teufel holen. In der U-Bahn, im Bus, Mann, überall lese ich Dinger, da kriegst du echt einen Knall. Diese Nazis, Scans und Faschoschweine hau ich in die Fresse, aber nicht alleine. Es geht in den vor, hey, was soll das? Diese Nazi-Idiotie und dieser Ausländerhass. Was höre ich da, was sagst du da? Jobs wegnehmen? Du hast doch keine Ahnung von diesen Problemen. Überall droht Wohnungsnot, ja, ich kenn das Lied. Jahrelang verfickte Wohnungsbaupolitik. Und meine Rap-Musik wird daran nichts ändern. Nur ein Reim, so reim ich ein bei den Worten Verschwendern, den Idealisten und den Kritikverwendern. Ja, echt, du hast recht, aber nur insofern, denn meine Kritik geht durch mein Mikrofon, durch die Boxen in dein Ohr. Und das ist mein Lohn, also hör, mein Sohn, ich rap gegen Faschisten und auch gegen Listen, die den Aufenthalt befristen. Deutschland ist ein schönes Land, wenn wir mal ausmisten, wenn Kohl und seine Kumpels sich endlich mal verpissen würden. Doch da gibt's noch viel zu machen. Und wenn ich so den Bürger sehe, muss ich furchtbar lachen und manchmal auch weinen bei diesen dummen Bratzern. Beim näheren Betrachten ihrer hassverzerrten Fratzen, es ist absolut die Wut, die ich hab. Und brenn ein Asylantenheim, knall ich sie ab, ich knall sie ab. Knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab. Banken, Konzerne, Politiker, Geld ist denen doch viel wichtiger. Im Osten schießt man die Fabriken Läden, die Politiker hielten große Reden. Arbeitslosigkeit, keine Wohnung mehr, das habt ihr nun davon und nichts geht mehr. Ohne Moos nichts los und Geld regiert die Welt, ihr habt die ganzen Jahre lang gepennt. Kapitalismus, Ruhe, Marktwirtschaft über Nacht, wir haben euch um euer Land gebracht. Nicht alles ist Gold, was glänzt, im reichsten Land der Welt gibt's nur die Konkurrenz. Frag doch mal den Weigel, denn der kennt's, doch bei dem kriegst du Arschloch keine Audienz. Da brauchst du eine Lizenz oder ein Mercedes-Benz. Diese Differenz, spürst du deine Impotenz und diese Dekadenz, das ist doch beschissen. Und trotzdem werden Asylantenheime beschmissen. Weißt du, was ich meine? Die haben nichts begriffen und diese Blödheit kommt nicht mal vom Kiffen. Und hör ich sie kommen und schreien in meiner Stadt, dann hol ich meine Knarre und knall sie ab, ich knall sie ab. Knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab. Break you motherfucker! Hüseyin ist Libanese, das sind meine Freunde, ich muss kotten, wenn ich lese. Was sind die Deutschen? Das ist doch alles Käse. Die Regierung spricht vom Ausländerproblem. Hey, was soll das heißen? Wie? Von wem? Wer ist hier ein Problem? Oder wie? Oder was? Meinst du meine Freunde? Was soll das? Die dürfen Steuern zahlen. Doch was ist mit den Wahlen? Wählen dürfen sie nicht. Und das Geld fällt unter den Tisch. Und dass ihre Eltern über 20 Jahre hier leben und Steuern zahlen, das ist dir wohl ganz egal. Hey, überleg doch mal. Die meisten meiner Freunde sind in Deutschland geboren. Die haben hier genauso viel wie du und ich verloren. Und Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das haben die wohl immer noch nicht erkannt. Oder sie wollen es einfach nicht erkennen, als würde man ihnen alles aberkennen. Rassismus ist kein Bubenstreich. Am Ende steht der Anfang und erst wird es reich. Das geht schneller als du denkst, plötzlich macht es zapp. Braune Fackelzüge, ich knall sie ab, ich knall sie ab. Knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab, knall sie endlich ab. Ich knall sie ab. Der Staat, der macht doch was er will. Auch wenn wir demonstrieren oder feiern im April. In anderen Ländern ist das auch nicht besser. Doch fangen wir hier an, Mann, wir wissen es doch besser. Wir wissen, er ist hohl, doch die Oster wollten ihn. Doch uns hat keiner gefragt über den fetten Mandarin. Hey, möchte gern Diktator, hey, Hitler-Imitator, Birnenkopf-Terminator, deine Frau braucht einen Vibrator. Dieser Typ, der nervt mich und ich glaub auch dich. Eigentlich äußerlich ziemlich widerlich, aber auch wesentlich. Hey, was meinst du? CDU, DVU, FDP, SPD, KGB, CIA, MBB, Mercedes-Benz und Kruppstahl, ist mir völlig scheißegal. Und dann noch die Bundeswehr, ich glaub ich kann nicht mehr, so geht's hier also ab. Und das nicht zu knapp, oh Mann, ich steh am Rad und ich knall sie ab. Ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie ab.